Ah, ist nicht. Ah ja, jetzt singt Johnny dazwischen, weil er auch auf einer CBS-Platte sein will. Pech ab, jetzt fängt der Sprechfunk an. Einverstanden? Gibt es irgendwelche Bemerkungen? Fragen wir mal ein Stimmungsbild hier. Wann werde ich ihn gefragt, ob ich einverstanden bin? Das war jetzt zum ersten Mal und das war auch nur pro forma, Johnny. Ach so. Ja? Dann antworte ich pro forma mit ja. Das ist sehr nett von dir. Inzwischen ist es 22.04 Uhr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So anders können Musiken sein. Das eben war CPS. Das jetzt ist ein Künstler, der mit dem Vornamen Olaf heißt. Und der ein Lied singt von jemandem, der mit dem Vornamen Robert heißt. Die Musik irgendwann im Mai muss mal gespielt werden. Und weil ich ja immer doch der naiven Auffassung bin, dass es vielleicht unter den Hörern zwei oder drei gibt, die möglicherweise kapieren, dass dieser Robert Schumann vielleicht auch so eine Art Kurt Cobain ist, nur 150 Jahre älter und ein kleines bisschen später gestorben. Und ohne E-Gitarre, selbstverständlich. Aber damit wir noch ein bisschen anders anfangen, hier auch noch eine wunderbare Musik, die Flower Pornos. Wir alle verliebt in dich, auch ich. Und jeder hat schwört, kein Dauer mehr zwischen ihm und dir. Jeder hat den Schal, der nach dir roch. Zwei, drei wollten es nicht. Dann verfielen sie dir doch. Es war cool, mit dir rumzuknutschen. Cool, dich zu treffen draußen. Cool, mit dir gesehen zu werden. Cool, dir hinterher zu laufen. Cool war das Wort für dich. Du warst immer so ein Miststück, dass sich seine Freunde selbst aussucht. Und nur weil wir alle so charismatisch waren, kamen wir der Reihe nach dran. Vielleicht wenn ich je mit dir geschlafen hätte, dann würde ich's anders sehen. So glaub ich, wir haben jeder gekriegt, was er verdient. Es war cool, von dir fotografiert zu werden. Cool, mit dir nach Wien abzuhauen. Cool, Vater deiner Tochter zu werden. Cool, für deine beste Freundin. Angst. Du könntest das verlieren, von dem du nicht weißt, was es ist. Aber ich weiß, dass du es willst. Und immer noch ist Romantik das Einzige, was mich rauskriegt vor die Tür. Wenn die anderen jammern, würden so gern noch mal 20 sein. Dann werden wir sagen, wir für unseren Teil sind froh, es ist vorbei. Es ist cool, wie alles einfacher wird. Und trotzdem bleibt es kompliziert. Und wie wir uns viel besser verstehen, wenn wir uns heute sehen, hier. Du bist das Wort dafür. Ja, die Flower-Pornos. Da wäre doch klasse, wenn man wüsste, wie so eine Frau heißt. Ne? Dann hätte man doch möglicherweise viel einfacher oder die Auswahl wäre etwas geringer oder weiß ich nicht. Ich werde es nicht verraten, wie sie heißt. Müsste man vielleicht selber kicken auf diese Flower-Pornos-Platte. Irgendwie höre ich mich so komisch an. Warum höre ich mich so komisch an? Entweder liegt das an mir oder es liegt überhaupt an irgendwas anderem. Es könnte auch daran liegen, dass ich hier so ins Studio komme und denke, ach gut, na, heute hast du ja ein kompliziertes Thema vorgenommen. Da müsstest du einfach vielleicht noch mal ein bisschen überlegen. Und dann gehe ich hier an mein komisches Fach und dann liegt da so eine komische Zellophantüte drinne. Da liegen zwei CDs und eine Kassette drinne und ein Zettel, auf dem steht, ach, sei doch mal so lieb und hör dir doch mal die beiden CDs da an, denn das sind Freunde von mir, die kommen aus Wien und die spielen am 18. am Donnerstag, genau da, wo im Roten Salon die CPS Record Release Party, man hat es schwer, in so einer kulturellen Metropole stattfindet. Also am Donnerstag im Tacheles um 21 Uhr und am Samstag um dem 20.05. um 22 Uhr in der Oranienburger Straße 4 auf einer Konzertparty. Und dann sitze ich da, will mich eigentlich auf die Sendung vorbereiten, höre dann schlechten Gewissens oder guten Gewissens dann doch die Platte durch und stelle fest, hey, das ist ja wirklich großartige Musik. Da müsste man ja dann eigentlich hingehen. Vielleicht nicht am Donnerstag ins Tacheles, sondern am Samstag in die Oranienburger 4. Und damit ihr jetzt auch in den Genuss der Musik kommt, hören wir uns die gleich an, wenigstens ein, zwei Titel daraus. Und werden damit den halbautomatischen Anrufbeantworter der letzten Sendung manteln, wenn ich das so sagen darf. Jetzt kommt, was mich übrigens auch noch neugierig gemacht hat, das will ich vielleicht an der Stelle noch sagen, war auch ein großartiger Pressespiegel, in dem sehr seltsame Zitate stehen. Zum Beispiel ein Zitat aus der Zeit, in Lübeck ist Wien weit, da wird man neugierig auf eine Platte. Oder die Gazeta del Noslaska hat geschrieben, Ta austriatska Gruppa präsentuje Musike Lastzat Rosne Konvencija. Oder der Standard, einen höchst rätselhaften, höchst bemerkenswerten, höchst lehrreichen Satz, wenn man ihn erstmal begriffen hat, zur Platte, zu dieser wunderbaren Band, die übrigens Franz Franz heißt. Oder noch so ja ein bisschen mehr als Franz Franz. Die heißen so ja, das ist das Problem mit so ganz neuen Platten, ne? Franz Franz und die, jetzt müsste ich aber mal kicken und die, ach, sag, kann ich oder nachsagen. Ist ja egal, wie die heißen, man muss ja bloß hingehen. Noch ein wunderbarer Satz aus dem Pressespiegel. Ein Schwerbetrunkener ist bei seiner Festnahme nur von der Mutter zu identifizieren, schreibt der Standard. Und wir hören jetzt mal einen Song von der, glaube ich, ersten Platte von denen. Muss man sehen, weil die haben so ein Label, die haben offensichtlich, die machen nur Franz-Franz-Platten und die erste Platte dieses Labels ist die CD Nummer 01 und die zweite Platte von Franz-Franz ist die CD Nummer 02. Ich habe CD Nummer 01 in der Hand. Hören wir uns jetzt an, ein Heinz-Seins. Eigentlich ein Lied von uns und genau über uns. Ein Heinz-Seins, Franz-Franz, am Donnerstag, entweder am Tacheles um 21 Uhr oder am Samstag um 22 Uhr in der Oranienburger 4. Jedes Mal, wenn du mich verlässt, hast du eine Träne, Träne im Gesicht. Jedes Mal du, wenn du mich verlässt, macht es mir nichts aus, ob du wirklich gehst. Ja, was kann ich denn nur dafür, dass ich wegen der Liebe nicht in den Tod gehe? Jedes Mal du, wenn du mich betrügst, hast du eine Träne, Träne im Gesicht. Jedes Mal du, wenn du mich betrügst, macht es mir nichts aus, jedenfalls nicht viel. Ja, was kann ich denn nur dafür, dass ich wegen der Liebe nicht in den Tod gehe. Jedes Mal, wenn du mit mir schläfst, hast du eine Frage im Gesicht. Jedes Mal, wenn du mit mir schläfst, weiß ich eine Antwort leider nicht. Ja, was kann ich denn nur dafür, dass ich wegen der Liebe nicht in den Tod gehe. Spitz! Was ist? Rede gegen eine Wand oder was? Franz, wer weiß, dass aus Österreich Sigmund Freud, Adolf Hitler und Kottan eine der genialsten Fernsehserien deutscher Zunge kommen, den wird nicht wundern, dass auch Franz aus Österreich kommt. Wir werden nach dem halbautomatischen Anrufbeantworter noch ein wunderbares Lennon-McCartney-Cover Come Together hören können. Die Jungs spielen also, wie gesagt, am Donnerstag um 21 Uhr im Tacheles und am Samstag um 22 Uhr in der Oranienburger Straße 4. Und wer Lust hätte auf Musiker Latschatz Rosne Convention, der Willi Gazeta Dolnos Laska schreibt, der sollte dann dahin gehen. Jetzt kommt erst nochmal die Telefonnummer für alle, die sie noch nicht wissen. Hier ist der Sprechfunk. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich will nur mal erinnern, mit dieser Stimme, mit diesem Anrufbeantworterspruch wurde Dagobert gejagt und leider Gottes auch erwischt. Von daher verspreche ich mir natürlich auch relativ viel davon, wenn ich selber dit nutze und damit meine Telefonnummer ansage. So richtig los telefonieren werden wir wahrscheinlich erst nach halb, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie die Sendung überhaupt funktioniert und wie zum Beispiel die letzte Sendung abgelaufen ist, auf die sich dann die heutige Sendung beziehen wird. Hören wir uns jetzt gemeinsam den halbautomatischen Anrufbeantworter an. Thank you. Überraschung. Das Telefon. Sandmann, lieber Sandmann, was hast du mir gebracht? Das ist ein falscher Text. Na, sag mal was. Warte mal, jetzt muss ich. Ui, hier geht's ja ab. Wenn ich vom Balkon gucke, ja. Und der ist ziemlich hoch, also dann ist das schon. Und das ist so zum Beispiel, wenn ich so. Ich habe im Urlaub mal eine Busfahrt gemacht und da hing es in so eine Schlucht. Ja, jetzt ist weitere Erdferkel und mir fällt da bloß ein: Sterben ist gut fürs Erben. Und ansonsten finde ich das ein ziemliches Scheißthema für eine Kuttner-Sendung. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich würde sagen, es gibt einen Menschen, für den würde ich sterben. Magoscha, ruf mich mal wieder an, ja? Ja, hallo, hier ist Jens. Wie heißt das so schön? Der Schlaf ist der kleine Tod, nicht wahr? Meine Schwester, die ist ein paar Mal echt dem Tod von der Schippe gesprungen. Und seitdem glaube ich echt an Gott. Der Tod einiger wichtiger Menschen ist bedauerlich. Dies gilt in Gedenken an Hajo Friedrichsen. Irgendwie ein scheiß Thema heute, finde ich. Darüber rede ich nicht gerne. Zu schrecklich, finde ich. Hallo, grüß dich. Pass mal auf, die Sendung ist ja heute wunderschön. Ja, ich wollte bloß noch mal sagen, dass ich das blöd finde, wenn Leute irgendwas nicht schaffen und einfach sagen, dann jetzt will ich aber sterben. Ja, hier ist der Jürgen und ich wollte noch mal für alle sagen, zu dem Thema Tod, glaubt jetzt an Gott, bevor es zu spät ist. Hallo Kuttner, frag mal nach dem Sinn des Sterbens, muss man auch nach dem Sinn des Lebens fragen. Der Tod ist kein Unglück für den, der stirbt, sondern für den, der überlebt. Die Indianer sagten Hokahe, das heißt ein guter Tag zum Sterben. Tja, ich denke mir, man sollte öfters sagen, es ist ein guter Tag zum Sterben, weil man dann besser leben kann. Ja, hallo Kutti, also ich finde die Sendung ganz toll. Und weil das Thema auch so wichtig ist. Aber ich kann es ganz schlecht ertragen, dass du heute so traurig bist. Und ich wünsche mir ganz doll, dass du nie stirbst. Der Traum ist aus. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Einzige, für was ich sterben würde, wäre für Moschee. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Also Ihren Nachsatz muss ich vielleicht doch nochmal, ich würde doch schon irgendwann ganz gerne sterben wollen. Der Wunsch möge bitte nicht in Erfüllung gehen. Ich denke, so 60, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, die reichen dann wahrscheinlich echt. Und um uns alle erst nochmal ein bisschen zu beruhigen und auch um mich etwas runter zu tunen, hier nochmal Franz. Und jetzt müsste ich es aber eigentlich wissen, wie sie eigentlich richtig heißen. Ich weiß es immer noch, ist mir doch auch egal. Right now. together. Come together. Come together. Come together. Come together. Come together. Come together. Ja, Kinder. Also, das letzte Mal, das war Heinz Heinz. Ich habe immer noch nicht nachgekickt. Und wer noch? Auf jeden Fall Heinz Heinz. Und ich spiele noch. Jetzt ist eigentlich hier genug mit Promotion. Ist hier noch gesagt. Ich denke, es lohnt sich durchaus dahin zu gehen. Was will ich noch sagen? Ich will eigentlich jetzt erstmal noch ein Wort noch nicht zum Thema sagen, sondern weil mir immer so sehr am Herzen liegt. Ich bin offensichtlich der Einzige, aber ich bin ja auch der Einzige, der hier am Mikrofon steht, der das missbrauchen kann und die Sachen, die ihm am Herzen liegen, einfach so runter erzählen. Es geht ein bisschen um die heutige Musik, die will ich vielleicht nochmal vorher erklären und dazu müsste ich länger ausholen. Ich habe mich gestern vor den Fernseher gesetzt und ein Video eingelegt. Videorekorder sind ja überhaupt so eine tolle Erfindung. Ich glaube, also gegen Videorekorder lässt sich ganz, ganz wenig sagen. Erstens tragen sie dazu bei, dass man sich dem Terror des Programms entzieht. Man muss nicht diesen Schrott sehen, wenn er gerade läuft, den man sehen will, sondern hat die freie Verfügung darüber, kann das immer mitschneiden und sich irgendwann angucken. Und einer der ganz wesentlichen Effekte dabei, jedenfalls bei mir, ist der, man schaut viel, viel, viel, viel weniger Fernsehen. Man schneidet aber viel, viel, viel, viel, viel mehr mit. Bei mir zu Hause stehen massenhaft Videokassetten rum und ich habe sie alle noch nicht gesehen und denke, irgendwann wirst du sie dir nochmal angucken. Aber wie gesagt, das Schöne ist dabei, ich kicke kaum Fernsehen, sondern mach lauter so Zeugs eben. Gestern habe ich mich dann aber doch zusammengerissen und habe eine Kassette von diesem wunderbaren, seltsamen Regisseur Jean-Luc Godard eingelegt, diesen Allemagne 9-0 Film. Der Film zum neuen Deutschland, der ist so bloß eine Stunde lang und ist ein vertrautes Gesicht, spielt da die Hauptrolle Eddie Constantin alias Lemmy Korschen, so ein 60er Jahre Krimiheld. Der spielt da den letzten Spion, einen Film, den man eigentlich überhaupt nicht versteht. Man sitzt davor und staunt und ein paar Sachen kommen einem bekannt vor und dann kommen so Erinnerungen hoch und dann kommen auch ganz, ganz seltsame Sätze, über die man lange nachdenken kann, wie zum Beispiel der: Die Drachen des Alltages sind nur Prinzessinnen. Das wird dann in Französisch gesagt und so untertitelmäßig eingeblendet. Die Drachen des Alltages sind nur Prinzessinnen. Dann Pause, nächstes Blatt. Die darauf warten, uns schön und stark zu finden. Und dann geht man noch mit einem guten Gefühl raus und hat so richtig Power. Denkt erstens, man kann all diese Drachen, all diese Arschlöcher, all diese nervenden Typen sind vielleicht wirklich nur Prinzessinnen. Die sind ja zwar in der Überzahl, aber mir gelingt es möglicherweise, sie alle in Prinzessinnen zu verwandeln. Und ich bin umgeben von Prinzessinnen. Und außerdem hat man die Power, stark und schön zu werden. Und stark und schön zu werden ist natürlich auch eins meiner erklärten Ziele. Darum mache ich Liegestütze am frühen Morgen und bin inzwischen bei der Zahl 40. angekommen. Jedenfalls war ich irgendwie so aufgewühlt, dass ich dachte und angegrübelt, dass ich angefangen habe, Alkohol zu trinken und angefangen habe, um jetzt irgendwie nicht die Gedanken totzuschlagen, sondern irgendwie zu bewegen, Musik zu hören. Das ging bis früh um 3, sodass ich heute Morgen mit schweren Augen und einem schweren Kopf aufgestanden bin und habe dabei ganz seltsame Musik hochgeholt und dachte mir, hey Kutner, das ist doch im Grunde eine gute Art, so einen Sprechfunk vorzubereiten. Hast du wieder prima Musiken zusammen? Also diese Musiken, die da heute zu hören sein werden, sind alle irgendwie heillos kitschig, sind alle irgendwie Privatbedeutungsmusiken und sind Musiken, die ich ganz, ganz lange nicht gehört habe, sind also aus einem unbestimmten Feld, sind nicht neu, aber sind großartig, sind toll, wie jetzt zum Beispiel Stan Getz und Joao Gilberto mit Dora Lisa. So ein schöner Song. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Dora Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, conhece, o bem que lhe disse. Olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Die SPD will Mitte kommender Woche die Gespräche mit den Grünen über die Bildung einer Koalitionsregierung aufnehmen. Kampfansage. Die tschechische Regierung wird künftig alle rassistischen Organisationen verbieten und fremdenfeindliche Verbrechen härter bestrafen. Hintergrund des Beschlusses ist die Ermordung eines 43-jährigen Roma durch Skinheads. Vereinbarung. Die bosnischen Regierungstruppen und die serbischen Belagerer haben am Abend vereinbart, auf Angriffshandlungen in und um Sarajevo zu verzichten. Die heutigen Kämpfe waren laut UNO die schwersten seit 1993. Abzug. Kroatien will nach den Worten von Präsident Tudjman seine Truppen noch heute aus den UNO-Pufferzonen abziehen. Die UNO bestätigte den Rückzug der kroatischen Verbände. Zunahme. Nach Angaben der Bundesregierung stieg im März die Zahl der ausländerfeindlichen Straftaten im Vergleich zum Februar um 57 auf 187. Bei den meisten Delikten handelte es sich um Sachbeschädigungen oder Beleidigungen. Sieg. Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Island gewann Deutschland gegen Bielorussland mit 33-26 und zog damit ins Viertelfinale ein. Wetter. Nachts aufkommender Regen um 7 Grad, am Tage weiter Regen um 14 Grad. Verkehr. A10 zwischen Kreuz Schönefeld und Dreieck Spreeau in beiden Richtungen mehrere Kilometer Stau im Baustellenbereich. B96, Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Löwenberg und Gransee bis zum kommenden Freitag. Stadtverkehr Berlin, Treptow, die Baumschulenbrücke ist zwischen Königsheideweg und Forsthausallee in Richtung Sonnenallee für Lkw über 7,5 Tonnen wegen Bauarbeiten für eine Woche gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Weißensee, der Blankenburger Pflasterweg ist zwischen der Heinersdorfer Straße und am Fließgraben für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Reinickendorf A111 im Tunnel Tegel-Ortskern Fahrtrichtung Süd, Wartungsarbeiten, Verkehrsstau ist angesagt. Und die Wartezeiten bei der Lkw-Ausreise nach Polen, Forst 3 Stunden, Guben 7 Stunden, Frankfurt 15 Stunden, Schwedt 2 Stunden, Pkw müssen in Frankfurt oder Stadtbrücke und in Guben je eine Stunde warten. Fritz wünscht gute Fahrt. Fritz präsentiert die Zöllner. Die Zöllner, ja? Schön. Hm? Wie? Ja nicht? Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wieso, die Zöllner spielen doch am 18. Mai im Waschhaus Potsdam. Wo liegt das Problem? In Berlin. In Berlin? Genau, im Quasimodo. Da spielen die Zöllner nämlich am 1. Juni als Zöllner Light. Naja, das ist eben das Akustikprogramm, also Unplugged. Und am 2. Juni spielen die Zöllner ohne Bläser. Naja, dann eben mehr so gitarrenbetont, aber trotzdem funky. Und am 3. Juni gibt's dann einfach nur die Zöllner. Naja, eben komplett Bläser, Percussion, eben alles. Und alles im Quasimodo. Genau, denn merke, wenn Zöllner im Quasi in Berlin und total kompliziert, dann Modo, quasi Fritz. Na Kinder, habt ihr eben die Nachrichten gehört? Das war Thomas Prinzler, ein Mensch wie ihr und ich. Und der liest dann hier die Nachrichten. Das ist der Sprechfunk, ist sowieso die Sendung, wo die Nachrichten am allerunregelmäßigsten und am spätestens oder manchmal am frühesten oder irgendwie immer kommen, jedenfalls so, wie sie es nicht gehört. Guten Abend. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dass ich eine Schneeflocke wär, irgendwo da rings um dich her, tanzte ich so wunderschön. Fischer, die Gute, ne? Hat man lange nicht mehr. Habe ich selber auch ewig nicht mehr gehört. Und dann bin ich ja doch immer wieder beeindruckt und überlege oder staune darüber, welche seltsamen Seiten in einem selbst anschlägt. Und die Seiten sind schwer verstaubt und waren 8 Jahre lang nicht mehr zu hören gewesen. Möglicherweise. Oder weiß ich wie lange. Ich habe jetzt 8 einfach nur so gesagt. So. Was das Thema der letzten Sendung war, das haben ja, glaube ich, das konnte man ja nochmal kurz repetieren im halbautomatischen Anrufbeantworter. Und auch die unterschiedlichen Reaktionen auf diese Sendung waren da schon zu hören. In der Post waren auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Briefe. Einmal schreibt Caroline, PS, ich will dich nicht kritisieren, aber, das sind sowieso Sätze, wie ich sie unheimlich liebe, ich will dich nicht kritisieren, aber deine letzte Sendung am 9. Mai über Angst vorm Tod war nicht gerade sehr lehrreich und interessant. Dagegen steht dann ein Brief von Antje, ein ganz, ganz langer Brief, auf den ich nur ganz kurz vorlesen will. Nach dem Tod eines meiner Freunde verlor auch ich all meinen Lebensmut, wollte nur noch bei ihm sein, konnte nur noch an den Tod denken. Wenn man allein ist, begreift man erst den kleinen Zipfel des Mantels, der uns schützt. Plötzlich hatte ich Angst vor dem Leben, vor dem Morgen. Irgendwie fühlte ich mich bei ihm geborgen, hatte eine Menge Achtung vor ihm. Da denke ich, da muss man ja dann vielleicht nicht gegen das, was gesagt wurde, sondern auch gegen die letzte Sendung insgesamt möglicherweise was dagegen setzen. Zumal auch Johnny gesagt hat, hey, guck mal, warum machst du nicht eine Sendung über Spaß am Leben? Und genau so eine Sendung soll heute hier passieren. Meine Frage an euch ist, was hält euch denn eigentlich am Leben? Wir wissen ja alle, dass das Leben alles sehr, sehr, sehr mühselig ist, dass der Sinn sehr schwer zu ergründen ist. Und trotzdem leben wir immer so vor uns hin, möglicherweise sehr bewusstlos. Für die Leute, die derart bewusstlos leben, die sollten nicht unbedingt hier anrufen, aber die, die wissen, warum sie leben und die, die wissen, was sie am Leben hält, die, die wissen, was ihnen wirklich Spaß macht am Leben, die könnten dann hier anrufen unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 1 1 0. Und ich würde euch bitten, dass wir das nicht, vielleicht nicht allzu sehr, allzu abstrakt philosophisch auf den Sinn des Lebens machen. Der ist ja ganz schwer zu ergründen. Da fällt mir immer nur, nein, nicht Douglas Adams ein, sondern jetzt, ach Scheiße, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich sag's irgendwie, Kurt Vonnegut Jr., da gibt's irgendwie so, ich weiß jetzt ja nicht, wie das Buch heißt, Der Schlachthof ist es nicht, sondern irgendein anderes, das ist sowieso ein großartiges Buch, was durch wunderbare Skizzen besticht, und was ich da zum ersten Mal gesehen habe, ist eine Skizze, der dann auch noch eine längere Reflexion voraussieht, nämlich die Überlegung und eine durchaus hochinteressante ästhetische Überlegung, wie zeichnet man ein Arschloch? Das ist ja wirklich extrem schwer zu machen. Autofahrer können sich da halbwegs behelfen, haben ein Symbol, aber das ist von vornherein als solches natürlich auch nicht zu erkennen, sondern ist eher eine konventionelle Vereinbarung. Man hat ausgemacht, wenn man so macht, dann soll das Arschloch bedeuten. Wenn man das jemandem zeigen würde, der diese Regel nicht kennt, der würde das so nicht erkennen. Und jedenfalls habe ich in diesem Buch von Kurt Vonnegut Jr. zum ersten Mal ein wunderbar gezeichnetes Arschloch gesehen und habe festgestellt, wenn man sowas zeichnet, es kann nicht anders aussehen. Und außerdem war da auch eine großartige Reflexion über den Sinn des Lebens da, geführt von Hefebakterien, die da sitzen, überlegen, worin der Sinn des Lebens besteht, zu keiner Entscheidung kommen. Die Auflösung dieses Rätsels stellt sich dann über einen Menschen her, der davor sitzt, quasi vor diesen Hefebakterien, und feststellt oder behauptet, dass genau der Sinn, den Hefebakterien machen, ist, Alkohol zu produzieren. Insofern sind wir auf dieser Bakterienebene, wir werden den Sinn des Lebens jetzt nicht finden oder lösen können, sondern da müsste man eine Ebene höher gehen. Da sind wir allerdings leider nicht, wobei möglicherweise so Radiogötter, die hätten dann vielleicht schon Antworten, aber sind klug genug, sie nicht zu verraten, weil sie sich dann allzu schnell herumsprechen, und ist natürlich auch nicht schön, wenn jeder Plebs weiß, worin der Sinn des Lebens besteht. Dann ist alle Anstrengung raus und dann wird das, was wir da leben nennen, nur noch ein lauwarmes Bad, und wir sitzen permanent in der Badewanne und ihr würdet mentale Florida-Rentner werden, immer nur Frühling, und es gibt nichts Schlimmeres als immer nur Frühling. Darum meine Frage, wie unterlauft ihr dieses Problem des Sinn des Lebens? Wie könnt ihr die Frage beantworten, was hält euch ganz, ganz konkret am Leben? Nach der nächsten Musik, Sinéad O'Connor, geht's dann los. Endlich! Werden einige von euch sagen, naja, dann schon, sage ich. I'm not no red football to be kicked around the garden, no, no. I'm a red Christmas tree ball and I'm fragile. I'm not no animal, though I am to you. I'm not no crocodile like the one in Dublin Zoo, who lived in a cage the length and breadth of his body, with a window which people would look through and throw coins on his back to taunt him though he couldn't move. You may not treat me like you do. I'm not no animal in the zoo. My skin is not a football for you. My head is not a football for you. My body's not a football for you. My womb is not football for you. My heart is not a football for you. I'm not no animal in the zoo. This animal will jump up and eat you. I'm not no animal in the zoo. And I've every intention up and getting you. La la la la la la. So, nochmal ein letzter Hinweis auf die Musik. Wer sich möglicherweise mit der Tatsache konfrontiert sieht, sich ab und zu in Situationen zu befinden, die sich nicht so ohne weiteres auflösen oder die er nicht versteht. Zum Beispiel komplizierte Filme, zum Beispiel hochverschlüsselte Gedichte, zum Beispiel Bemerkungen von Freunden oder des Chefs oder seltsame Zeitungsmeldungen, der sollte heute die Musik mitschneiden und hätte, glaube ich, eine Kassette dann zusammen mit Musiken, die durchaus Lebenshilfe darstellen können. Darum soll es jetzt aber im Weiteren nicht gehen. Das heißt nur auf dieser Unterebene der Musik, sondern wir telefonieren und die entscheidende Frage lautet, was hält euch am Leben? Die Telefonnummer ist halbwegs klar, den halbautomatischen Anrufbeantworter gibt's nachher auch. Dann können wir jetzt eigentlich los telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Da haben wir jemand in der Leitung, der sich dadurch am Leben hält, dass er beliebte Radiomoderatoren des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburgs verscheißert. Tach. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin Jan. Tach, Jan. Ja. Ja. Ja, ist ein Jahr, ist ein guter Anfang. Aber der ist ja sowieso mal das Problem dabei, das verstehe ich schon. Da ist man so am Telefon, ist möglicherweise aufgeregt. Hat sich was überlegt? Hast du dir was überlegt, Jan? Ja, so halbwegs. Also erstmal. Oh, halbwegs. Ey, mit halbwegs ist aber ganz schwer, das Leben zu bewältigen. Na gut, okay. Also erstmal, alles hat nur Sinn im Sommer. Im Winter kann man sowieso keine Freude am Leben haben, weil da ist ja Winter. Da ey, kann du man bist eher Freude dran haben, dass man sich vorstellt, dass bald wieder Sommer ist. Ah, Kinder, sag mal, sammelst du Lackbilder so? Nee. Nee? Vielleicht mit Glitzer drauf, weil die so schön sind? Nee. Nee? Was hast du so für Hobbys? Ach so, eine schrecklich nette Familie und ab und an Take That hören, wa? Ja, Take That ist cool. Nee. Also ja, ja. Ey, du musst es nicht sagen. Wenn du jetzt sagst, Take That ist cool und es soll eine ironische Bemerkung sein, kann ich dir versichern, keiner wird mitkriegen, dass es eine ironische Bemerkung sein soll. Sondern alle gehen davon aus, dass du auch jetzt in den Tankstellen vor diesen seltsamen Pappfiguren rumstehst und die toll, toll, toll findest und mit dem Tankwart darüber redest, ob er dir die nicht irgendwann abtreten könnte, wenn Take That nicht mehr angesagt ist. Stimmt's? Ja. Das war jetzt eine rhetorische Frage, ist aber schön, dass du sie mit Ja beantwortet hast. Jan, ich kann jetzt hier nochmal... Hast du Leute mit Jan sagen? Jan, ja, hass mich ruhig. Wenn du denkst, du hast einen, springt er aus dem Kasten. Jan... Ja? Ich kann dir hier jetzt ganz schnell